are spoken word artists. I'm going to share with you a poem for children. It is from my show, The Dragon Who Hates Poetry. Das Einzige, was im Leben eine größere Herausforderung ist, als einen Marathon zu laufen, ist eigentlich über die Royal Mile zu gehen, komplett durch, ohne einen Flyer anzunehmen. Das ist aber unmöglich, also da muss man realistisch bleiben. Da läuft man lieber einen Marathon. Hier sehen wir jetzt eine Gruppe verkleideter junger Mädchen, die hier auf dem Boden liegen und schlafen. Entweder haben sie keine Unterkunft gefunden oder bewerben auch eine Show. Das weiß man dann in der Regel nicht. Jetzt haben wir hier einen Drachen. What is that, a dragon? This is our dragon. Say hello. Hello there. Hello. And tell these nice people how much you like them. I really like you and I really like you to come see our show today in 3:10. Also es laufen hier Drachen rum und irgendwelche leicht bekleideten Frauen. Es gibt Schlimmeres im Leben. I keep the princess locked in the tower, you see. That's our flyer. All right. Thank you very much. Thank you. Und den Drachen natürlich auch streicheln. Beim Drachen ist es mal wichtig, immer von oben sich nähern, sonst beißt er zu. Und hier neben uns steht ein Baum, das ist natürlich auch irritierend. So eine Frau als Baum verkleidet, in braun, mit Blättern und so. Yeah, I'm a tree. I sort of tell Harry about this kingdom that he stumbled across. Princess Aurora, so. Yeah, Dornröschen ist ja hier. Dornröschen is the German word for Sleeping Beauty, just so you just learned something right there. Yeah. Dornröschen. Try it once again. Dornröschen. Yeah, very good, yeah, that's pretty good. Wenn die Bühne zum Leben wird. Das alternative Fringe Festival in Edinburgh. Von Dörte Hinrichs und Iris und Hans Rubinig. Hallo, ich bin Daisy Adams. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin zum ersten Mal mit der Fourth Monkey Theatre Company beim Fringe. Ich spiele die Krankenschwester Flynn in Einer Flug über das Kuckucksnest und ich spiele noch in dem Stück Die sonderbare Geschichte von Picasso und Mona Lisa. Dort bin ich der Kaffeebesitzer. Hello, my name is Ewan Forsyth. I'm 23. Hallo, mein Name ist Ewan Forsyth. Ich bin 23 Jahre alt und Absolvent der Southampton Universität. Es sind meine sechste und siebte Show in Edinburgh. Ich spiele Oscar Wilde in Saint-Salomé. Darin geht es um sein Schreiben und seine Theaterproben für Salomé. Es geht also mehr um den Mann selbst und was ihn veranlasste, ein Stück zu schreiben, das ihn letztlich tötete. My name is Liam Stewart George. I'm 22 years old. Ich bin Liam Stewart George und ich bin 22 Jahre alt. Ich habe vergangenes Jahr die Universität abgeschlossen und kam durch einen Freund von dort zu den Fourth Monkeys. Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Ich spiele Pablo Picasso in Picassos Mona Lisa und George Alexander in Salome. Ich bin nun zum zweiten Mal beim Fringe. George Alexander in Son Salome. This is my second time at the Fringe. Daisy, Liam und Ewan sind drei von insgesamt 70 Schauspielschülern der Schauspielschule Fourth Monkey aus London. Jedes Jahr im August geht ein Teil der Schauspielschüler für einen Monat nach Edinburgh zum weltgrößten alternativen Theaterfestival Fringe. Dort spielen sie 3 bis 4 Theaterstücke. Ihre Auftritte bei Fringe sind so etwas wie ihre Meisterprüfung. Mein Name ist Steve Green. Ich bin der künstlerische Leiter der Schauspielschule Fourth Monkey. Ich komme seit 22 Jahren zum Fringe. Am Anfang war ich noch Schauspieler. Heute bin ich Regisseur und Produzent. What they want. Each night, they tip the world on its side, and everybody loose goes rattling to the bottom. Then they hook them up by the heels hang them out and cut them open. Only by that time, they've got no innards. Just some beat up gears and stuff, and all they bleed is rust. You think I'm crazy? Because it sounds too awful to be true. But there are such a lot of things that are true. Even if they never really happen. Hörst du sie? Die Blutmaschine. Sie stecken Leute auf der einen Seite hinein und herauskommt, was sie möchten. Jede Nacht kippen sie die Welt auf die Seite und jeder löst sich ab, weil alles von Grund auf durchgeschüttelt wird. Dann kommen sie mit ihren Fersen an einen Haken und werden aufgehängt und aufgeschnitten. Nur bis zu diesem Zeitpunkt haben sie nichts mehr in sich. Nur Zahnräder. Und ihr ganzes Blut ist Rost. Du denkst, ich bin verrückt. Denn es klingt zu scheußlich, um wahr zu sein. Aber es gibt so viele Dinge, die wahr sind. Auch wenn sie niemals wirklich geschehen. Das Kuckucksnest ist ein Theaterstück, das wollte ich schon immer einmal machen. Als künstlerischer Leiter bei Fourth Monkey ist es mir möglich, all das zu machen, was ich schon immer einmal machen wollte. Das Theaterstück Einer flog über das Kuckucksnest, berühmt geworden durch die Verfilmung von Milos Forman 1975, erzählt die Geschichte von Patienten in einer psychiatrischen Klinik. Sie leben wie Gefangene, mit einer Anstaltsleiterin, die sich aufführt wie eine Gefängnisaufseherin. Mit Tabletten und Elektroschocks erstickt sie jeden freien Gedanken ihrer Patienten. Es ist eines der Theaterstücke, die Fourth Monkey auf dem Fringe Festival aufführen. Die Geschichte ist ziemlich düster. Die Schauspieler von Fourth Monkey zeigen in ihren Stücken gerne die dunkle Seite des Menschen. Sie sind schon oft mit Preisen ausgezeichnet worden. Sechs Monate vorher, in einem Industriegebiet im Osten Londons. Die Schauspielschüler von Fourth Monkey proben in einem verlassenen Lagerhaus. Die Schauspielschule bietet eine staatlich anerkannte Ausbildung für junge Menschen, die später einmal professionell als Schauspieler arbeiten wollen. Schauspielleiter Steve Green erklärt, was ihn antreibt. The motivation, I guess, is to Meine Motivation ist es, junge Talente zu unterstützen und zu fördern. Es ist spannend zu sehen, wie die Schauspieler sich weiterentwickeln in den ein oder zwei Jahren, die sie bei uns sind. Und sie entwickeln sich deutlich in dieser Zeit, da sie sich in einem Umfeld bewegen, das ihre Schauspielerei fördert. Stühle rücken, Scheinwerfer ausleuchten, Skripte lesen, korrigieren. Die jungen Schauspieler machen alles selbst, auch bei diesem Stück. Bitterkalt fühlt es sich an, das Stück vom Iceman. Die Schauspieler von Fourth Monkey hauchen Sätze, schreien, schlängeln ihre Körper, verschlingen sich ineinander. Steve steht am Bühnenrand, nickt und lächelt. Meiner Meinung nach geht es ums Theaterspiel. Ich halte nichts davon, jemandem zu sagen, was er machen soll, ihm aber gleichzeitig nicht die Chance zu geben, es praktisch auszuprobieren. Das ergibt für mich keinen Sinn. Daher spielen die Schauspielschüler von Fourth Monkey noch vor dem Ende ihrer Ausbildung vor Publikum. In London und auch in anderen Städten Europas. Auf dem Fringe Festival in Edinburgh ist Fourth Monkey schon fast zu einem Markenbegriff geworden. Dieses Mal fahren 30 Schauspielschüler mit. Drei Stücke werden sie aufführen. Salome, Picassos Mona Lisa, ein Stück, das Steve selbst geschrieben hat, und Einer flog übers Kuckucksnest. It's an amazing city for a start. Edinburgh ist eine aufregende Stadt im August. Mir gefällt es besonders, von kreativen Leuten umgeben zu sein. Es ist wundervoll, sich für einen Monat inspirieren zu lassen. And watch the rivers laughing as they flow. Herzlich willkommen beim Fringe Festival in Edinburgh. Liebe Gäste, unser Bus nimmt nun Kurs auf die Altstadt. Im August das Mekka für Theaterfans. Wir nähern uns der High Street, auch Royal Mile genannt, dem touristischen Zentrum in der Altstadt von Edinburgh. Die Royal Mile erstreckt sich von der Burg bis zum Holyrood Palace, der offiziellen Residenz der britischen Königin. Whoa, God save the Queen. Auf der Royal Mile werben die Künstler des Fringe Festivals für ihre Stücke. Mit dabei sind Artisten, Gaukler, als Gorillas verkleidete Schauspieler, Folksänger und andere Unikate. Steigen Sie nun aus und stürzen Sie sich ins Getümmel. Die Royal Mile wird zu Fuß erobert. Ich lasse Sie nun allein mit meinem Kollegen, dem deutschen Comedian Christian Schulte-Loh. Ich bin Christian Schulte-Loh, sozusagen hier der Deutsche, der entsandt wurde nach Großbritannien und arbeite hier als Komiker und bin jetzt hier beim Fringe in Edinburgh. Und wir sind jetzt hier für 3 Wochen und versuchen hier unser Programm an den Mann zu bringen. Das ist hier also eine Musical-Gruppe. Die sitzt jetzt hier vor den Mülltonnen, ganz treffend, weil da kann man die Flyer dann direkt entsorgen, die sie angeben. Und die bewerben also ihr Musical, indem sie das Musical quasi aufführen den ganzen Tag auf der Straße, um dann Leute in ihr Musical reinzubekommen, was auch sehr lustig ist. Ja, die sehen so ein bisschen so aus wie, wie soll man es beschreiben? Also so ein bisschen verlebtes Paris des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen, so die Bohème sozusagen. Aber schöne Verkleidung haben sie, das muss man ihnen lassen, oder? Hier ist auch ein Hund. Man weiß nie, ob das jetzt ein Theaterschauspieler ist im Kostüm oder ein echter Hund. Sieht relativ echt aus. Kommen Sie in The Amazing Bubbles Show oder Tam O'Shanter, Soldier's Wife, Dirty Barbie Out of Blue. Oder gehen Sie doch in die 1000 und mehr anderen Theateraufführungen. In ihre Vorstellungen locken auch die unzähligen Comedians. Ian Smith und Tom Tower. Dieses Jahr wieder dabei. Eine der besten Stand-up-Comedies der Welt. Andrew Ryan und sein Ryanopoly. Andrew zeigt ihnen exklusiv, wie sie am besten die Karriereleiter hochklettern. Oder auch nicht. Tanya Edwards. Blond. Will dem Publikum ihren Killerinstinkt zeigen. Oder begeben sie sich zu über 1000 anderen Comedy-Shows an den unzähligen Spielorten der Stadt. There are 275 venues in the Fringe as a whole. Other venues will 275 offizielle Spielstätten gibt es beim Fringe Festival. Andere Spielorte werden inseriert und können von Gruppen direkt angemietet werden. Die meisten Ensembles kümmern sich selbst um ihre Spielorte. Gespielt wird überall, zum Beispiel im Garten, auf dem Rücksitz eines Taxis, in Privathäusern und in der Universität. In the back of a taxi, in people's houses, and also in lots of university buildings as well. Neil McKinnon, Leiter des Fringe Festivals, weiß, was Fringe von anderen Festivals unterscheidet. One of the most important characteristics of the Fringe. Was das Fringe ausmacht, ist seine Vielfalt. Bei uns gibt es Theater, Comedy, Musicals, Comedy, Kunst und was es sonst so gibt unter der Sonne. We have art, we have everything under the sun. Für den Comedian Christian Schulte-Loh ist das mehr als genug. Man sollte generell keine Show hier hinbringen, hier gibt es schon zu viele. Also wer zu Hause das hört und denkt, ich habe da diese super Idee, ich glaube, da wartet die Welt drauf. Ne? Ich möchte irgendwie japanischen Ausdruckstanz mit indonesischem Geigenspiel verbinden und das gab es noch nie. Lasst es. Ne? Das Fringe Festival ist in der Tat international. Die Künstler kommen aus über 40 Ländern. We have artists from right across Europe, Asia, North America, Australia. Wir haben Künstler aus Europa, Asien, Nordamerika, Australien und wir haben sogar eine Frau aus Saudi-Arabien, die Stand-up-Comedy macht. Das ist sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist sie die Einzige, die es in Saudi-Arabien gibt. Wir bieten eine bunte Vielfalt. Es gibt zurzeit in Edinburgh beinahe 3000 Shows mit 25.000 Künstlern und Darstellern. Bei über 200.000 Zuschauern macht das 6,3 Zuschauer pro Show. Also es ist so ein bisschen notorisch hier in Edinburgh, dass viele Leute sagen, als Komiker geht man hier hin und hat da nur so 5-6 Leute vor sich sitzen. Und das passiert auch einigen, glaube ich. Also gerade auch so experimentelle Theaterstücke und so. Ne? Da sitzen dann teilweise mehr Leute auf der Bühne als davor. Aber so bei den Comedy-Shows, wenn man das gut verkauft, ist es sehr voll. Also bei mir passen so 120 Leute rein und das ist schon sehr voll, ne? Jedes Mal. Also es funktioniert. Auch als deutscher Komiker? Als deutscher Comedian sticht man natürlich so ein bisschen hervor, weil die ja denken, Deutsche haben keinen Humor. Darauf basiert das Ganze ja. Die sagen immer, German Comedian, das muss ja schlecht sein. Ne? Sagt der Schotte dann, that has to be shite. Ne? Und dann sagt man so, ja, dann guckst du dir mal an. Ne? Dabei zählt nicht, wer in Deutschland die Säle füllt. Den Comedian Michael Mittermeier etwa kennt in Edinburgh kaum einer. Er spielte hier vor 80 Leuten. Und das heißt ausverkauft. Christian Schulte-Loh setzt auf deutsche Themen, etwa wie Deutschland Ländern wie Griechenland hilft und dennoch zum Buhmann wird. Also mein Name ist Christian Schulte-Loh, thank you for coming. You saw it on the posters, you saw it on the flyers, and it's true, I am a German comedian. So it's nice to be back in Edinburgh, I'm so excited. I'm also excited because I have a new website. Ooh, thank you very much, yeah, it's germancomedian.com. It was still available, who would have thought? Alleine, wenn man auf die Bühne geht und sagt, I'm a German comedian, es gibt halt schon Lacher, weil die Leute damit nicht rechnen, klar. Oder wenn man zum Beispiel sagt, I have a new website, it's germancomedian.com, it was still available, who would have thought? Ja? Dann lachen die natürlich alle, weil die natürlich, klar, das lustig finden, weil die denken, deutscher Comedian, natürlich war die Seite noch frei. Da gibt es ja sonst keinen, ne? Das Edinburgh Festival war Rebus' Albtraum. Jahrelang hatte Rebus dagegen angekämpft, hatte versucht, ihm zu entgehen, hatte es verflucht, war in seinen Sog geraten. How do they go so slow? So, hier wird jetzt eine Menschenpyramide gebildet, also die Leute stehen schon übereinander. So wenig Platz ist auf der Royal Mile, dass man sich jetzt hier in die dritte Dimension begibt. Wenn man das jetzt von oben aus der Luftperspektive sehen würde, dann würde man denken, es herrscht eine Massenpanik, die Leute fallen übereinander, aber es ist so gewollt. Es gab Jongleure und Leute mit bemalten Gesichtern und eine Flut von disharmonischen Klängen. Wo sonst auf der Welt würden Dudelsäcke, Banjos und Kazoos zu solch einer infernalischen musikalischen Straßenschlacht aufeinanderprallen? Das Fringe, das weltgrößte alternative Theaterfestival, ist nichts für Inspektor John Rebus, der Romanfigur des Krimi-Autors Ian Rankin. John Rebus ist Schotte mit einer schottischen Seele. Düster und traurig wie das Wetter in Edinburgh. Der melancholische Ermittler jagt in der Stadt rund um Edinburgh Castle Verbrecher und die Geister seiner Vergangenheit. In Edinburghs Geschichte gab es genügend Ausschweifungen und Rebellionen. Aber das Festival Fringe war anders. Es lebte vom Tourismus. Und wo es Touristen gab, gab's Ärger. Im Ian Rankin-Krimi Blutschuld passieren schreckliche Dinge in den unterirdischen Katakomben unter der Royal Mile während des Fringe-Festivals. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Christian Schulte-Loh. Also wir sehen jetzt hier einen Polizeiwagen auch. Das sieht man eigentlich ganz selten. Das ist das Schöne am Fringe, dass es fast gar keine Polizeipräsenz gibt. Es ist sehr, sehr friedlich. Man sieht eigentlich nie Krawall. Man sieht ganz selten mal einen Rettungswagen, wenn mal einer irgendwie stürzt oder sowas. Das geht ja viel bergauf, bergab mit Alkohol verbunden hier. Aber es ist sehr, sehr friedlich und ich habe in den 5 Jahren, die ich jetzt hier bin, eigentlich noch nie einen Zwischenfall gesehen. Ne? Und hier steht, wie gesagt, der Polizeiwagen und das ist wahrscheinlich auch nur für eine Show. Es war 10 Uhr und noch lange nicht dunkel. Das war das Schöne am schottischen Sommer. Rebus versuchte sich vorzustellen, er befände sich an einem menschenleeren Strand. oder auf dem Gipfel eines Berges, allein mit seinen Gedanken. Wem versuchte er eigentlich etwas vorzumachen? Ja, also wer im August Ruhe und schönes Wetter will, der sollte hier erstmal nicht hinkommen. Ja? Die beiden Dinge sind das Gegenteil. Wir haben zwar jetzt Glück mit dem Wetter, aber normalerweise ist hier Nieselregen und Menschenmassen. Also wer das möchte, ne, herzlich willkommen. You come here in October or November, it's a very different place. Im Oktober, November ist die Stadt sehr, sehr ruhig. Einige Leute hassen das Fringe. Es beeinträchtigt ihr Leben einen Monat lang. Das heißt, die Leute, die hier leben, können nicht einkaufen gehen, denn überall gibt es lange Schlangen. Which I completely understand. Die High Street war voll von Menschen, die größtenteils nur herumschlenderten und sich umschauten. Junge Leute wuselten zwischen ihnen hin und her und versuchten, für die Fringe-Aufführungen zu begeistern, für die sie sich jeweils stark machten. Wahrscheinlich spielten sie sogar die Hauptrollen darin. Pablo! You lumbering great oaf, where have you been? I've been waiting here for an hour. I'm sorry, but I have a... Das ist eine Szene aus Die seltsame Geschichte von Pablo Picasso und Mona Lisa, in der Liam in ein Café in Paris rennt, um Pablo Picasso zu treffen. I happened upon five of the most beautiful and implausible women. Go on. I was sitting at a table at the Agile. You know the one in the corner with the statue of Christ on the cross above it? Our usual. And these goddesses entered the room. I swear to you, like a vision. If I had been standing, I would have fallen over. How much had you drunk? Three glasses of absinthe, two beers and a glass or two of wine. But I was sober, I swear. Carry on. Victor, where's my coffee? Edinburgh im Proberaum von Fourth Monkey. Die Schauspielschüler Liam und Ewan spielen die Hauptrollen in dem Stück Picassos Mona Lisa. The Fringe is an incredibly exhausting process. Während des Fringe auf der Bühne zu stehen, ist wirklich harte Arbeit. Nicht so bei Picasso. Denn er ist ein sehr selbstbewusster Frauenheld und ein talentierter Künstler. Man, incredibly talented artist. Im wirklichen Leben bin ich keines von beiden. None of those things, so kann ich jeden Abend eine Stunde so tun, als ob. An hour a night. Ewan spielt beim Fringe Festival neben Picasso noch eine weitere Rolle. Den Schriftsteller Oscar Wilde in dem Stück Salome. When I knew that I was going to be playing him, I decided to not watch. Bevor ich mit der Arbeit an der Rolle begann, entschied ich mich dafür, nicht viel über Wilde zu lesen oder anzusehen, denn du kannst niemanden kopieren. Du musst das für dich alleine entwickeln. Kein einfaches Stück. Es berührt mich sehr stark, wenn Oscar Wilde über seine Frau spricht, die ihm einen Brief geschrieben hat und er sich ihn vorlesen lässt. Seine Frau teilt ihm mit, dass seine Kinder einen anderen Namen annehmen werden. Und er seine Kinder verloren hat. Das ist für mich ein sehr bewegender Moment. That for me is a big trigger. I find that incredibly emotionally stimulating. Daisy spielt in dem Stück Picassos Mona Lisa Victor, den Kaffeebesitzer. Die Fourth Monkey Gruppe gibt ihr den nötigen Halt. The Fringe for the first time when we first got here was quite overwhelming. Ich war überwältigt bei meinem ersten Besuch beim Fringe. Das ganze Festival ist etwas, wo du dich sicher fühlst. Denn du kannst die Straße entlang laufen und alles ist sehr überschaubar. Da alle aus demselben Grund hier sind, sie sind Schauspieler. Ich kann die Straße herunterlaufen mit einer Teetasse auf dem Kopf und mit einem lustigen Clown-Kostüm und dabei bist du immer ein Teil der Gruppe. Und wo immer du hingehst, triffst du jemanden, den du kennst. Pretty much anywhere you go, you bump into someone that you know. Rausgehen heißt, wenn Daisy auf der Royal Mile mit einer riesen Teetasse aus Pappe auf ihrem Kopf für das Stück wirbt und Flugblätter verteilt. Da haben wir hier eine nächste Bühne, also die ist ein bisschen kleiner. Und da ist jetzt aber, da sind mehr Leute drauf, lustigerweise. Und die bewerben jetzt hier ein Theaterstück. Man sieht es häufig, dass dann eine Gruppe auftritt, die alle das gleiche T-Shirt tragen, wie jetzt hier auch, auf der dann die Show steht. Das spart natürlich Altpapier. Im Prinzip sollte man denen dafür auch einen Preis verleihen, dass man sagt, danke, dass ihr nicht die Umwelt noch weiter vermüllt. Rote T-Shirts, weißer Aufdruck, das ist natürlich Signalfarbe. Man versucht ja hervorzustechen. Und der eine oder andere von denen hat auch einen etwas dickeren Bauch. Das heißt, das ist natürlich auch ganz gut. Dann wird das T-Shirt noch mal größer und der Flyer dementsprechend auch. Das sieht nach einer Schulklasse aus, ja. Noch jung und auch noch voller Hoffnung und voller Illusion. Das wird sich aber auch in den nächsten Jahren legen. Trotz der warmen Sommernacht ließ er die Wagenfenster geschlossen. Doch Rebus konnte nicht verhindern, dass ihm, während er im Schritttempo dahin kroch, Flugblätter unter die Scheibenwischer geschoben wurden, bis er kaum noch etwas sehen konnte. Seine strengen Blicke prallten an ungerührt lächelnden Schauspielschülern ab. Absolut generell gilt, mit leerem Gepäck anreisen, mit vollem Gepäck, also viel Altpapier zurückreisen, denn man kriegt hier im Schnitt irgendwie pro Quadratmeter 70 Flyer in die Hand gedrückt. Und das ist sehr nett, ne? Also wie gesagt, kommt ohne Gepäck und fahrt mit viel Gepäck zurück. Das klingt wie New Orleans, aber wir sind jetzt hier immer noch in Edinburgh und haben jetzt so ein bisschen den Südstaaten-Effekt mit einer Band, die so ein bisschen Dixieland spielen. Und ironischerweise direkt auf Höhe der Adam Smith-Statue. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie sächsische Polizisten. Also ich glaube, die haben auch das Sachsen-Logo auf der Schulter und auch die deutsche Polizeiuniform an, spielen aber Dixieland-Musik und haben eine große Tuba und verschieden große Polizeimützen auf. Hundert Leute machen gar nichts. Der Royal Mile ist der Fringe Shop, wo man dann seinen Katalog abholen kann, sein T-Shirt kaufen kann und so weiter. Sehr beliebt bei Touristen. Da ist es verboten zu flyern übrigens. Das ist also die flyerfreie Zone da drin. Das ist der Fluchtort, genau. Das ist die Entzugszelle. Gehen Sie in How to Disappear Completely and Never Be Found von Finn Kennedy. Verschwinden will gelernt sein und nie wieder gesehen werden auch. Gehen Sie in The Beast von Stuart Bowden. Mit Ukulele-Musik, Keyboard und Loop-Pedal. I've got a pet dragon called Dave. His mouth is as dark as a cave. His wings are bright red. He's as big as a shed. And sometimes he does misbehave. Also das hier ist jetzt eine offizielle Bühne, wir sind jetzt hier mitten in der Fußgängerzone noch auf der Royal Mile, aber hier diese Stelle ist wirklich eine Stelle, wo die Straßenkünstler für 45 Minuten eine Bühne haben und die werden auch fest gebucht dafür und die machen dann jetzt hier eine 45-minütige Show, das sind mindestens 300 Leute, die hier rumstehen und die jetzt eine Dreiviertelstunde lang sich das angucken und am Ende gibt es dann auch eine Sammlung in den Hut und hier sehr beliebt sind hier Entfesselungskünstler, also mit so Zwangsjacken. Nicht nur auf der Royal Mile geben die Künstler ihr Bestes. Auch in den Theaterhäusern wird einiges geboten. Gehen Sie in The Trench, der Schützengraben. Weltpremiere. Duster. Drei Soldaten, Albträume, Marionetten ziehen an Fäden, Menschen als Puppen, Puppen als Menschen. Listen out for sounds from other men. We seek to find them out and trap them there. Each moment, living with the heavy fact that where they lie, they yet become their grave. As earth and weight and tragic circumstance as heavy from above upon them weigh. The waves seem to go round and round and round till we stop. Wenn Schauspieler anderen Schauspielern zusehen. Ewan, Liam und Daisy haben heute Abend frei. Sie sind Zuschauer beim Theaterstück The Trench. Ich war echt beeindruckt, vor allem von dem wunderbaren Bühnenbild. Ich habe mich total auf das Stück eingelassen. Ich habe sogar am Ende geweint. Es gab einen herrlichen Moment mit einer Puppe, die die Ehefrau des Hauptdarstellers verkörperte. The lead actor was incredibly strong. You could see how much physically he was and emotionally he was putting into his performance. Der Hauptdarsteller war unglaublich stark. Er hat sehr viel Körperlichkeit und emotionale Stärke in seine Darstellung gepackt. Bei Fourth Monkey spielt das Clowneske eine größere Rolle. Wir hätten vermutlich keine Puppen genommen, sondern eher Schauspieler und Masken. It was a very good show. The production value is very, very high. Es war eine sehr gute und aufwendige Show. Das Marionettentheater gefiel mir. Allerdings hatte ich zuvor sehr viel Positives über die Aufführung gehört, sodass ich etwas zu viel erwartete. Die Geschichte wurde überzeugend erzählt, aber manches war wackelig und es war nicht so perfekt, wie es hätte sein können. Die Truppe hat gut harmoniert und die Schauspieler haben sich gegenseitig vertraut. Sie wussten genau, wann sie wo zu sein hatten. Das kommt vielleicht von einer strengen Disziplin bei den Proben oder durch gruppendynamische Übungen. Davon kann man sich etwas mitnehmen für die eigene Arbeit im Team. Ein Schauspieler muss unbedingt glauben, dass er auf der Bühne zeigt. Das Fringe ist ein Sprungbrett für viele Schauspieler. Sie träumen davon, hier entdeckt zu werden. Das Festival kann für sie ein Türöffner sein. Edinburgh is a great place for people whose shows want, who they want to take their shows onto a bigger international stage. Dies ist ein großartiger Ort für Leute, die mit ihren Shows international bekannt werden wollen. The best way to describe it, I guess, is like a singles disco. Das hier ist wie eine Disco für Singles. Jeder versucht verzweifelt, ein Date zu bekommen. Gehen Sie zu dem Comedian Christian Schulte-Loh. Er ist Deutscher, aber das ist nicht sein einziges Problem. It's worse being a German comedian, but it's even worse if you're a German comedian and you look like Shaggy from Scooby-Doo. Doesn't make it much easier. Thanks for laughing. Do we have any Germans in here? Hey! Oh, quite a few, quite a few. Yeah, over there in the back, also hiding again. Germans, give me a cheer! We will find you step by step. They are amongst you. Yes. It's like there's a way to find Germans in a crowd. You know, it's almost like a dog whistle that only dogs can hear. You know, it's a different frequency. We try that with the Germans now. And you please, guys, Germans, right? You have to play along with this. Fantastic! Round of applause, you guys. Am Ende seiner Vorstellung kommt es zu einer Begegnung. Schauspielschülerin Daisy aus London trifft einen deutschen Comedian. Ich war mir nicht sicher, was mich erwartet. Das weißt du nie, wenn du den Komiker nicht kennst. Es hat mir gefallen, ich habe die Witze verstanden und fand es wirklich lustig. Du hast ziemlich viel Publikum angelockt, was für einen unbekannten Komiker eher schwierig ist. Vor allem bei einer Show, wo der Eintritt frei ist. Da weiß keiner, was auf ihn zukommt. Hast du eigentlich ein Manuskript? Es ist natürlich jeden Tag anders. Die Show ist anfangs viel länger und dann zeige ich mit der Zeit immer weniger, weil ich mehr mit dem Publikum kommuniziere. Manchmal braucht man einige wenige, die herzhaft lachen und schon lassen sich alle davon anstecken. Vom Publikum geht dann eine Energie aus, wenn sie fehlt. Ist es harte Arbeit, auch wenn das Programm gut ist. Wie machst du das Warming-up vor einer Show? Gehst du dafür an einen bestimmten Ort? Ich zum Beispiel trage eine Maske und spiele eine Rolle. Ich opfere eine Katze. Nein, ich versuche in guter Stimmung zu sein, bevor ich meine Show beginne. Als Comedian bist du eine extrovertierte Version deiner selbst. Du bist Schauspielerin, bist du dann noch du selbst, obwohl du jemand völlig anderen spielst? Ich denke schon, denn die Figuren, die du spielst, musst du auch sein. Das Publikum muss glauben, das bist du. Wir von Fourth Monkey arbeiten viel mit Clownerie. Manchmal hast du eine Maske auf und manchmal gibst du mehr von dir selbst in die Rolle. Es ist schwer zu erklären. Es hängt von der Rolle ab und vom Stück. Thank you. Edinburgh hat eine gespaltene Persönlichkeit, sagt Bestseller-Autor Ian Rankin, Schöpfer des melancholischen Inspektor John Rebus. Einerseits ist es eine Stadt mit Geschichte, mit Museen und einer imposanten Burg. Andererseits wird man das Gefühl nie los, dass sich hinter den massiven Mauern der georgianischen Häuser Schreckliches abspielt. Edinburgh hat eine dunkle Vergangenheit. Es ist ein repressiver Ort, sehr calvinistisch geprägt. Hier geschieht vieles im Verborgenen. Edinburgh ist ein Ort für Verschwörungen. Eine Stadt mit der Mentalität eines Dorfes, wo jeder jeden kennt. Inzwischen war es dunkel geworden. Schatten schienen sich rings um ihn zu erheben, während in der Ferne eine Glocke läutete. Das Blut, das in den Stein eingesickert war, die Knochen, die nicht zur Ruhe kamen, die Geschichten und Schrecken von Edinburghs Vergangenheit und Gegenwart. Er wusste, dass die stählernen Kiefer der Bagger sie alle zutage fördern würden, während die Stadt sich mühsam dafür rüstete, endlich wieder die Hauptstadt einer Nation zu werden. »Vergiss es, John«, sagte er zu sich. »Das hier ist einfach die Altstadt. Nichts weiter.« Mittwoch, später Abend, kurz vor Mitternacht. Nieselregen in der Altstadt von Edinburgh. Liam, Ewan und Daisy von der Schauspielgruppe Fourth Monkey sind auf dem Weg zu einem düsteren Theaterstück. An ihnen vorbei huschen kleine Gruppen von Menschen, angeführt von schwarz gekleideten Männern. Wie Fledermäuse schwirren sie durch die Gassen der Altstadt, bleiben stehen und erzählen Schauergeschichten. Covenanters Prison. There's a plaque at the front here. On this plaque it says there were not any survivors, but according to the Greyfriars wreckers, there was approximately 39 recaptured and 9 escaped. Geistertouren im Schutz der Dunkelheit, gemacht für Touristen. Lassen Sie in die Mystik und die Geschichten von Edinburgh heading for America. Daisy und ihre Freunde gehen ein Stück mit, verharren an einem alten Gefängnishof, eingehüllt von fahlem Mondlicht. Der Geisterführer steuert auf das Eingangstor zu. Er spricht schaurig schönes, unverständliches Schottisch. Nur noch wenige Meter bis zum Theater. Yes, my dear. A terrible dream. Die drei Schauspielschüler von Fourth Monkey schauen heute Nacht das Stück Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Einst geschrieben von dem Schotten Robert Louis Stevenson, geboren in Edinburgh. Das Stück steht für diese Stadt, für seine hellen und für seine dunklen Seiten und für jeden, der seine zwei Seelen spürt. So wie Krimi-Autor Ian Rankin, der in Edinburgh wohnt. In Edinburgh schrieb ich Gedichte und Kurzgeschichten. Das war ein bisschen wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich war äußerlich angepasst, fühlte mich innerlich aber ganz anders. Es geht immer auch um die Frage, warum Menschen einander Furchtbares antun. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die Geschichte von einem, der seine dunkle Seite verbirgt, die dann aber doch irgendwann an die Oberfläche kommt. Das andere, das Dunkle hinter den angepassten Fassaden, war das, was mich fesselte. Der Klassiker Dr. Jekyll und Mr. Hyde fasziniert auch die Schauspielschüler von Fourth Monkey im Publikum. Die Bühne ist winzig. Die Zuschauer spüren fast den Atem der Schauspieler. Deren Gesichter sind weiß geschminkt und wirken wie Masken in der Dunkelheit. Das Besondere an dieser Aufführung? Dr. Jekyll ist eine Frau. Fahles Licht fällt zunächst auf zwei Männer. Worsfield, einen Verleger, und St. John. Der ist Schriftsteller und will die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde veröffentlichen. Jetzt liest er den Anfang seiner Geschichte dem Verleger vor. My story begins. Meine Geschichte beginnt mit zwei Männern, die betrunken sind und eine Ablenkung in den Hinterhofstraßen Südlondons brauchen. Früh im ersten Jahr eines neuen Jahrhunderts. Wie klingt das? Eine klassische Einleitung, findest du nicht? How does that sound? Während St. John vorliest, hält ein wenig Licht im vorderen Teil der Bühne auf. Eine Straße ist zu sehen und eine Laterne. Zwei Männer nähern sich ihr, leicht angetrunken. Sie haben von einem mysteriösen Wesen gehört, das nachts durch die Straßen Londons streift und zur Bestie mutieren soll. Die zwei Männer nehmen die Spur auf und machen das Haus von Dr. Jekyll ausfindig. Auf der Bühne eine Schattenwand, davor einer der Männer, dahinter Dr. Jekyll. And where do you come from, Miss Jekyll? Or is it Mrs. Jekyll? Neither. I am Dr. Jekyll. Und wo kommen Sie her, Miss Jekyll? Oder ist es Mrs. Jekyll? Keins von beiden. Ich bin Dr. Jekyll. Natürlich. Ich denke, hier ist es ungewöhnlich, Mr. Utterson. Aber wo ich herkomme, ist es nicht so ungewöhnlich, Ärzte zu finden, die gleichzeitig Frauen sind. Am Ende der Aufführung treffen die Schauspielschüler von Fourth Monkey ihren Kollegen Joe Phillimore. Er spielte den Verleger Worsfield. Phillimore gehört zur Theatergruppe Flipping Bird aus London. In Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielt er auch Geige auf der Bühne. The music is part of the narrative of the whole story that's being told. So it's not. Die Musik spielt in diesem Stück eine wichtige Rolle. Sie erzählt die Geschichte mit. Sie ist nicht davon losgelöst. Da sich das ganze Stück um die Musik herum entwickelt, gab es bei den Proben einige Probleme zu lösen. Das war harte Arbeit. Aber es klappte dann doch. Mein Mitspieler, der andere Musiker, ist außergewöhnlich gut und hat viel Erfahrung. Elliot Rennie, who's the other musician, is exceptional and has a lot of experience as well. What I really enjoyed about the show was the size of the space. Mir gefiel die Größe der Bühne. Es war echt beeindruckend, wie ihr den Raum genutzt habt. Es war sehr eng. Hat dir das gefallen oder hättest du lieber auf einer größeren Bühne gespielt? I really enjoyed it because you get a real like towering over the audience and you can feel that real. Ich mochte das. Du bist nur eine Handtuchbreite entfernt vom Publikum. Du fühlst deine Präsenz, ohne dich bewegen zu müssen. Diese Intensität des Raumes ist etwas ganz Besonderes. Man ist mittendrin in diesem mickrigen Hinterzimmer, in dem die Geschichte sich abspielt. Es ist ein klaustrophobischer Raum, der dem Stück gut tut. Slightly claustrophobic space which is really beneficial to the piece, I think. It was nice how exposing it was, and it's clearly a great challenge for the actors because, as we said, it's so intimate, it's so close that. Es war so nah und intim, und ich konnte jedes Detail wahrnehmen. Das ist eine große Herausforderung für die Schauspieler. Die zwei Ebenen des Stückes waren sehr beeindruckend. Einmal erzählen zwei Männer eine Geschichte, und dann wird die Geschichte tatsächlich gespielt. Es wirkte alles sehr beunruhigend, und dieses Dunkle und Beunruhigende hat mich richtig gefesselt. The darkness of the other one, and it's just as dark and just as disconcerting. I thought that was like a really interesting to do it like that. Die Einheimischen meinten, dieses Festival sei ruhiger als das letzte. Das sagten sie seit Jahren. Rebus fragte sich, ob diese Kulturkirmes je eine Glanzzeit hatte. Für seinen Geschmack war mehr als genug los. I'm very excited to be back in Edinburgh. We have local people from Edinburgh in. Yay! The experience of the Fringe has changed dramatically since that time. Das Fringe hat sich dramatisch verändert. Vor 22 Jahren war ich zum ersten Mal da. Da war es noch durch und durch ein Theaterfestival. Heute stehen die großen, bekannten Comedians im Mittelpunkt. Das Theater versucht sich dagegen zu behaupten. Auch das Publikum hat sich geändert. Es gibt kein typisches Theaterpublikum mehr, was sehr schade ist. Andererseits hast du ein bunteres Publikum, vor dem du spielst. The Edinburgh Festival Fringe started in 1947. 1947 startete das alternative Fringe. Ende des Zweiten Weltkrieges hatte eine Gruppe von Theaterproduzenten die Idee, ein internationales Theaterfestival ins Leben zu rufen. Es sollte helfen, die Wunden des Krieges zu heilen und sollte dafür da sein, Brücken zwischen den Nationen zu bauen. Das sagt Neil MacKinnon, der Fringe Festivalleiter. Edinburgh galt als guter Spielort. Es war vom Krieg verschont geblieben. There were 8 theater companies who were not invited to participate. 8 Ensembles waren damals nicht eingeladen zum offiziellen Festival, doch sie kamen trotzdem. Das waren die Urheber des Fringe. Mehr und mehr Ensembles ließen sich in den nächsten Jahren blicken, ganz gleich, ob sie eingeladen waren oder nicht. And took part whether they were invited to join the international festival or not. Diese Ensembles verstanden sich als Alternative zum herkömmlichen Theaterfestival. Sie spielten in verlassenen Kirchen und an anderen ungewöhnlichen Spielorten. 10 Jahre später entschieden sich beide Festivals, zusammenzuarbeiten. Das war in etwa der Zeitpunkt, an dem das derzeitige Fringe begann. Also es ist schon beeindruckend, so ein bisschen wie die Rote Armee, die hier durchmarschiert. Die sind auch alle rot angezogen und stampfen auf den Boden und die Touristen haben sich so ein bisschen jetzt erschrocken. Und das ist auch eine gute Masche, die haben jetzt alle einen Flyer mitgenommen. Also das sieht schon nach einer guten Produktion aus, das würde ich mir vielleicht auch sogar angucken jetzt. Hier sehen wir jetzt eine Stelle eines Verbrechens, hier liegt eine Frau auf so einem weißen Bettlaken mit ganz viel Blut. Und sie rührt sich nicht, also sieht aus, als wäre gerade ein schlimmes Verbrechen passiert. Und das ist ja auch das Schlimme, wenn man jetzt hier tatsächlich einen Unfall hat, dann kommt erstmal keiner und hilft einem, weil alle denken, man bewirbt ja nur seine Show. Deswegen ist es eigentlich relativ schwierig. Aber sie gibt die Flyer im Liegen aus, das ist natürlich auch eine einfache Art, Geld zu verdienen. So, wir erreichen das Ende der Royal Mile. Wir laufen ja bergab hier, also man kann entweder bergauf laufen oder bergab die Royal Mile. Das sind da zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse, weil ganz unten, wo wir jetzt sind, da ist die Dichte an verrückten Leuten noch viel höher. Das heißt, wir haben es richtig gemacht. Wir haben oben angefangen und enden jetzt hier. Wir sehen ja einen Sarg jetzt hier. Jemand sitzt in einem Sarg. Hier wird getrommelt. Leute führen Totentänze auf und das ist sozusagen der Abschluss. Ein gelungener Abschluss. Und hier geht es um ein Theaterstück, eine Comedy, eine schwarze Comedy, also eine Black Comedy. Und da sitzt jetzt jemand im Sarg und versucht da Flyer loszuwerden. Wird sicher ganz gut funktionieren. Die Engländer stehen ja auf düsteren und dunklen Humor. Wobei die Schotten ja auch, klar. Auch die Londoner Schauspielgruppe Fourth Monkey zeigt eher die dunkle als die helle Seite des Lebens. Zumindest auf der Bühne. Noch einige Auftritte stehen den jungen Schauspielern bevor. Vor allem das Kuckucksnest kommt bei den Zuschauern besonders gut an. Steve, der Leiter der Gruppe, lächelt, wenn er den Beifall hört. Doch eigentlich denkt er an etwas anderes. Er plant schon für das nächste Jahr. Wenn in Edinburgh wieder die Bühne zum Leben wird. I love it. Ich liebe dieses Festival. Es ist das unglaublichste Festival überhaupt. Es ist ein Mikrokosmos, auf dem alle Sparten der Kunst und des Theaters vertreten sind, in einer kleinen, aber schönen Stadt. Einen Monat lang. Du lebst und atmest Fringe 24 Stunden am Tag. Und ich denke, für junge Schauspieler ist es ein großartiger Test. Sie können herausfinden, ob sie das Durchhaltevermögen haben und ob das Theater wirklich das ist, was sie wollen. Außerdem können sie Kontakte knüpfen und günstig Stücke sehen. Und sie können sich einen Monat lang von dem Theatervirus anstecken lassen. Das ist großartig. We are spoken word artists. I'm going to share with you a poem for children. Yeah. Wenn die Bühne zum Leben wird. Das alternative Fringe Festival in Edinburgh. Von Dörte Hinrichs und Iris und Hans Rubinich. Es sprachen Luana Bellinghaus, Louis Friedemann Thiele, Hüseyin Michael Cirpici, Luam Gummich, Moritz Heidelbach, Gregor Höppner, Alexander Koll und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.